Am 17. Mai war der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit, an dem weltweit an den 17. Mai 1990 erinnert wird. Damals wurde Homosexualität nämlich aus dem ICD-10, dem Klassifikationssystem für medizinische Diagnosen der Weltgesundheitsorganisation, gestrichen. Seitdem gilt Homosexualität nicht mehr als Krankheit. Und passend dazu war Wilhelmine in der Pumpe und hat einen queeren Safe Space an diesem wichtigen Tag ermöglicht. Für diejenigen unter euch, die Wilhelmine nicht kennen, sie ist eine lesbische Sängerin und veröffentlicht immer wieder Songs, die sich mit lesbischer Liebe, deren Sichtbarkeit und den damit verbundenen Struggles auseinandersetzt. Aber auch Thematiken wie mentale Gesundheit, Zugehörigkeit und familiäre Probleme sind immer wieder am Start bei Wilhelmine. Das Konzert war daher nicht nur von queeren Inhalten geprägt, aber die waren immer wieder präsent, zum Beispiel durch die Regenbogenflagge, die Wilhelmine während mehrerer Lieder hochgehalten hat, oder den allercutesten Moment, als sie während eines Songs ihre Freundin geküsst hat. Wilhelmine hat ruhige und laute Songs gespielt und ehrlich gesagt ganz schön überrascht mit ihrer Bühnenpräsenz. Am Ende des Konzerts hat sie sich für die Aufmerksamkeit bedankt und erzählt, dass ihr früher auf der Bühne niemand zugehört hat. Aber umso empowernder war es mitzubekommen, wie viel Energie sie in die Pumpe gebracht hat. Aber wenn ich ehrlich bin, war das Allerschönste für mich wirklich diese Sichtbarkeit von lesbischen Couples, denn die haben einen Großteil der KonzertbesucherInnen ausgemacht. Lesbische Sexualität ist in der Gesellschaft, der Popkultur und der Wissenschaft immer noch kaum sichtbar und wird oft nicht ernst genommen. Aber bei diesem Konzert war sie es, und zwar in allen Altersstufen, Types und Konstellationen. Als queerer Mensch gibt es nicht viele Orte, an denen man komplett sorgenfrei agiert, aber genau das konnte man hier. Wilhelmine ist sich dessen auch ganz bewusst. Ich habe auch unendlich viel Angst. Ich weiß auch nicht, wie das weitergehen wird. Aber was ich versuchen möchte und auch mir wünsche für diese Konzerte, dass wir uns solidarisieren, dass wir uns zeigen. Und genau das haben wir am 17. Mai in der Pumpe gemacht. Und es war wunderbar. Egal, ob ihr queer seid oder nicht, bitte solidarisiert euch mit queeren Menschen. Leistet Widerstand gegen queerfeindliche Gewalt, akzeptiert keine queerfeindlichen Sprüche und zeigt Haltung. Und falls ihr auch Lust bekommen habt, Wilhelmine mal live zu hören, könnt ihr das am 16. August in Hamburg tun. Da tritt sie in Planten und Blumen bei Draußen im Grün auf, und Karten gibt's auch noch.